1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich. Das ist jetzt die letzte Woche vor unserer kleinen Osterpause. Schön, dass ihr da seid. Wie immer montags eine freie Themenrunde. Also ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Völlig egal, was es auch sein mag. 0800 220 50 50. Die Telefonnummer kostenfrei für euch. Wie immer. Und ihr könnt natürlich auch mailen domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Yvonne und Yvonne ist 19 Jahre alt. Hallo Yvonne. Hallo Domian. Um was geht's, Yvonne? Ja, ich habe ein Problem, und zwar habe ich einen Freund seit 2 Jahren, der jetzt seit circa, ich weiß nicht so recht, ein halbes Jahr ungefähr im Gefängnis sitzt. Und ich hatte schon immer ein Problem mit der Treue, wenn mein Freund zum Beispiel nicht da ist, und habe dann ja mehrere Männer halt auch kennengelernt und habe jetzt mit dem Freund, habe ich noch einen anderen festen Freund, 2 Affären und noch eine Affäre mit einer Frau. Also es ist, ach du lieber Himmel, ach du lieber. Also lass mal ein bisschen von unten anfangen. Der Freund sitzt im Knast, ja, seit einem halben Jahr. Ungefähr, ja. Warum sitzt er im Knast? Jetzt sitzt er drinnen wegen Fahren ohne Führerschein. Jetzt heißt, er hat schon mehrfach gesessen. Er hat schon 6 Jahre hinter sich, ja. Hat 6 Jahre schon hinter sich? Ja. Wie alt ist er denn? 27 ist er jetzt geworden. Und weswegen? Er hat 6 Jahre am Stück hinter sich? Ja. Dann der war mal auf der schiefen Bahn so, und dann war denn da noch jetzt, halt, wenn ich jetzt, Körperverletzungen und sowas halt, ne? Also heftige Sachen. Ja. Die Zeit, in der ihr jetzt zusammen seid, die 2 Jahre, also die 1,5 Jahre, war er denn da frei? Ja, bis jetzt, ne? Ja. Also wenn du 6 Jahre, also wenn die 6 Jahre vor eurer Zeit. Ja, er wäre fast wieder reingekommen, aber dann haben die ihn doch nicht reingeholt, wie auch immer. Also er ist da gerade noch so freigesprochen. Also da habt ihr eine Weile Zeit für euch dann gehabt. Ja. So, jetzt hast du, wie viele Männer hast du jetzt? Du hast wie viele Männer nebenher und eine Frau? Also ich habe den Freund, der jetzt im Gefängnis ist. Jetzt habe ich wieder einen neuen Freund, noch 2 Affären hier bei mir im Haus und eine Freundin. Ein Mann, 2 Mann, 3 Männer und eine Frau. Nein, 4 Männer. Vier der Männer? Freund, der im Gefängnis. Ja, okay, den habe ich nicht mitgerechnet. Also jetzt nebenher laufen noch 3 Männer. Ja. Von denen nennst du einen deinen Freund und 2 Affären. Ja. Wieso nennst du den einen deinen Freund und die anderen Affären? Weil ich mich in dem verliebt habe. Ach so. Das macht alles ein bisschen kompliziert. Absolut. Und die beiden Affären, mit denen gibt's nur Sex oder was? Ja. Und mit der Frau gibt's auch nur Sex? Nee. Sondern? Also ich bin seit über einem Jahr jetzt, also ich glaube, es sind 1 Jahr und 2 Monate, bin ich mit ihr zusammen, und ich habe 3-mal mit ihr Sex gehabt und bin auch nicht wirklich sehr scharf drauf. Also, ach so. Das ist einfach nur aus finanziellen Gründen so, ne? Was? Um das mal so hart auszudrücken. Wieso finanziellen Gründen? Ja, weil ich bekomme halt Hartz IV und ja, sie hat halt mehrere Kinder, dadurch auch mehr Geld, ne? Und wenn ich dann mal Hunger habe, dann gehe ich mal rüber, und wenn ich dann mal Geld brauche, dann gibt's mir auch Geld. Weil ich bin ja in ihren Augen ihre Freundin, ne? Aber letztendlich bist du gar nicht ihre Freundin. Nein, also die alle denken, ich bin mit denen zusammen, aber ich bin das gar nicht. Also ja. Ich will das auch nicht. Aber du nutzt sie quasi nur aus. Ja. Darf ich mal ganz einfach fragen, wie bist du denn drauf? Eigentlich nicht so. Doch. Das ist ja auch das, was mir ein bisschen Angst macht. Ich finde, du bist extrem krass drauf. Mhm. Extrem krass. Hör mal, Yvonne, du hast einen Freund im Knast. Ja. Du hast 3 andere Männer am Laufen und eine Frau, mit der du ab und zu Sex machst, aber nur weil du scharf auf die Kohle bist. Bah, was ist das denn? Ja, ist schon nicht schön. Nee, das ist nur alles andere. Da fehlt mir fast das Wort. Der Empörung. Es war eigentlich ja so, dass mein Freund, der jetzt im Gefängnis sitzt, der war nicht so nett in der Beziehung irgendwie. Und dann, als er drin war, wollte ich mit ihm abschließen. Und hat eigentlich den nächsten Freund gesucht, so, ne, um halt von ihm wegzukommen und was Neues zu beginnen. Und ja. Ja, warum hast du denn nicht mit dem einen Schluss gemacht, der im Gefängnis sitzt? Weil der brutal ist. Ach, weil du Angst hast, wenn der rauskommt, dann kriegst du einen auf die Mütze. Ja, deswegen rufe ich dich ja eigentlich auch an, weil ich mit dir darüber reden wollte. Ich habe ja jetzt einen neuen Freund. so mhm. den Steffen, und der wohnt in Göttingen. Und ich komme ja aus Hamburg und das, ich bin am Überlegen, da runterzuziehen, aber traue mich nicht, weil ich halt Angst habe vor meinem eigentlichen Freund. Wenn du jetzt einen neuen Freund hast und den auch nett findest und da sind Gefühle im Spiel, sagst du, ja. Wieso poppst du dann noch mit zwei anderen Typen rum? Das weiß ich nicht. Ach, weiß ich nicht. Lieber Himmel, dann denk nach. Weiß ich nicht. Du bist 19 Jahre alt. Ist das eine Antwort? Und ich sag mal, die Nummer da mit der Freundin finde ich auch unter aller Kanone. Das ist ja eine Art von Prostitution, die du da betreibst. Na, das ist ein bisschen hart. Ja, es ist hier. Ich hab ja nicht wirklich Sex mit ihr. Also. Nee, aber na gut. Es ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich sag's mal jetzt ein bisschen hart, um dich auch wach zu rütteln. Du betrügst die Frau nach Strich und Faden. Du gaukelst dir ein Gefühl vor, was nicht da ist, und nutzt die materiell aus. Ja. Stichwort so Hartz IV und so. Du bist 19 Jahre alt, hast du einen Schulabschluss? Ja, Hauptschule. Na, immerhin. Ja, Realschule habe ich damals leider abgebrochen. Na gut, aber du hast einen Abschluss hast du schon mal. Wie sieht's denn so aus in Sachen Lehre und Zukunftsplanung? Ja, ich wollte sozialpädagogische Assistentin werden, aber irgendwie braucht man dafür Realschule. Und wie wär's, die Realschule nachzumachen? Mein Zeugnis ist zu schlecht dafür, von der Hauptschule. Also ich habe durch ein Heim konnte ich da nicht hingehen und dadurch ist der Notendurchschnitt zu schlecht. Verstehe. Aber dennoch musst du jetzt einen Plan schmieden. Du kannst ja jetzt nicht dein Leben lang nichts machen. Ja, ich weiß. Ich will über eine Berufsschule eventuell über eine Ausbildung die Realschule bekommen und dann halt eine andere Ausbildung machen. Ja, aber das musst du angehen. Du musst irgendwas in die Hand nehmen. Ja, sonst aber das bringt mir ja nichts, das hier zu starten, wenn ich gar nicht mehr hier sein will. Ja. Also pass mal auf, wenn die Sache mit dem Freund im Knast ist eigentlich für dich innerlich, herzensmäßig gegessen. Nein, das ist es ja. Ich liebe ihn, also, okay, das hört sich vielleicht aus meinem Mund ein bisschen komisch an, aber ich liebe ihn. Finde ich auch. Und ich will, weiß ich nicht, auf der einen Seite, ich will ihn wieder haben oder besser behalten und will mit ihm auch glücklich werden, aber ich habe halt diese Angst, dass er sich nicht ändert, obwohl er halt sein Bestes gibt. Er ist ja auch nur ein Arschloch, wenn er trinkt, für den Ausdruck. Und was ist mit dem Neuen? Da bist du verliebt. Ja. Sehr. Steffen, ja, sehr. Ja. Wie auch immer er heißen mag. Ja, da musst du erstmal ein bisschen Ordnung in dein Herz bringen, wo die Gefühle nun stärker sind. Ja, das Ding ist halt, ich will dahin, also zu dem Steffen, ja. Aber ich weiß ganz genau, dass mir der Matze fehlen wird, ne? Ja. Auf beiden Hochzeiten ist schlecht tanzen. Ja, ich weiß. Ich habe es gerade so verstanden, dass du Schiss hast, dich von dem zu trennen, der im Knast ist, weil du Angst hast, dass der hinterher gewalttätig ist. Ja. Aber offensichtlich ist ja auch noch was anderes im Spiel, dass da doch noch Gefühle sind. Ja, natürlich sind da Gefühle. Ich habe ja schon in der Beziehung Angst vor ihm gehabt. Also es ist halt so, wenn er getrunken hat, dass er meine Wohnung auseinander nimmt oder mir gegenüber handgreiflich geworden ist. Aber ja. Auch nur, wenn er betrunken war. Ja, gut. Dann ist er halt total toll. Ja gut, das ist ja keine Entschuldigung. Also wenn ich jetzt mal so ganz von außen entscheiden könnte, ne, dann würde ich jetzt zu dir sagen, Yvonne, Geschichte im Knast Strich drunter, vorbei, Sache mit der Frau beenden, mit den beiden Kerlen sowieso und konzentriere dich auf deine neue Liebe, geh in eine andere Stadt und bau dir ein neues Leben auf. Aber Domian, das Problem ist doch, dass mein Freund kommt ja, also der jetzt im Knast sitzt, kommt Ende Mai raus und es ist ja nun mal so, dass man 3 Monate Kündigungsfrist hat und ich meine, von der einen Stadt zur anderen Stadt ist ja auch nicht so leicht. Obwohl da auch meine Mama wohnt, ne? Die müsste ich eigentlich pflegen, weil sie jetzt an Krebs erkrankt ist, aber es ist nicht so leicht. Yvonne, du musst eine grundsätzliche Entscheidung treffen, was du willst. Ja. Da kann dir kein anderer Mensch helfen auf der Welt. Da musst du sagen, wo die stärksten Gefühle hingehen. Und vor allen Dingen musst du dich, du bist ja völlig verzettelt in dem ganzen Kram, was du mir da erzählt hast. Hm. Bring da mal ein bisschen Ordnung für dich rein, ist doch für dich auch besser, fühlst du dich doch auch besser. So lebst du doch im Chaos eigentlich. Natürlich. Ja, und das ist nicht gut für dich. Also musst du für dich was tun. Also musst du eine Klärung finden, wen will ich? Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, die kann dir kein Mensch abnehmen, dann musst du dich entsprechend verhalten. Ich sag dir nur so, das kann ich dir nur sagen, ich kann dir ja nicht sagen, das ist der Richtige für dich. Das geht ja nicht. Ich kann dir nur sagen, so als Außenstehender, was du mir erzählst, hört sich das wirklich katastrophal an. Das ist generell für alle Beteiligten nicht gut, aber es ist für dich auch nicht gut. Hm. Und deshalb musst du was machen. Ja, ich habe halt Angst irgendwo. Verstehe ich, aber das ist auch noch kein Grund, nichts zu machen. Da musst du musst halt sehen, wo es dich am ehesten hinzieht. Da musst du es ihm beibringen, wenn du dich trennen willst von dem aus dem Knast. Du musst ihn androhen, ihn anzuzeigen, wenn er dir irgendwie ein Härchen krümmt. Ich weiß ja nicht, ob ich das will, Domian. Das ist ja das Problem. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn verlassen will oder Weiß ich nicht. Aber was ist denn mit dem neuen Gefühl nach Göttingen, zu Steffen? Der ist erst 19, das ist also... Ja, du bist auch erst 19. Ja, ich weiß, aber das ist so ein, weiß ich nicht. Ist dir zu jung, zu unerfahren? Ja, na, das nicht unbedingt. Der ist schon ganz reif für sein Alter, aber ich weiß halt nicht, ob das irgendwie das ist, was ich suche. Und angenommen, ich ziehe da runter und dann, weiß ich nicht, hör mal, ins Wasser, dann bereue ich das ja wie, auch. Wie oft hat der andere Karl dich schon geschlagen? Mein eigentlicher Freund? Ja. Ich habe aufgehört zu zählen, aber also unter 20 Mal. So, dafür wär für mich die Sache schon erledigt. Aber das war nur... Nein, sag das jetzt nicht mit dem Alkohol. Ja, ja, ist doch egal. Und wenn das auch im Alkohol, das ist doch keine Entschuldigung. Das kann vielleicht einmal mal passieren. Und dann darf das nie wieder passieren. Mensch, lass dich doch nicht von dem Kerl schlagen. Hast du da gar nicht nötig. Ja, doch, habe ich ja. Ja, finde ich nicht. Yvonne, ich habe dir meine Meinung gesagt. Die Entscheidungen und die Richtungen musst du selbst entscheiden. Da kann ich dir nicht helfen. Da kann dir niemand helfen. Lass dich nicht von dem PH schlagen, das ist das oberste Gebot. Und geh dahin, wo dein Herz sich am meisten hinzieht. Und wenn du eine Weile nicht weißt, was ist, dann warte doch ein bisschen, aber entscheide was. So, dieses auf allen Seiten tanzen geht nicht, ist nicht gut. Jetzt tanzt mir hier die Zeit weg. Also du hast ja nur meine Meinung hören, mehr kann ich dir eh nicht sagen. Ja, ich weiß. Mann, Yvonne, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich denke, dir kann ich vielleicht eine Autogrammkarte von dir haben. Sehr gerne, leg mal auf und wir melden uns nochmal. Alles klar. Viel Glück. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Wenn ihr uns hier gerne erreichen wollt, live im Radio 1 Live und im Fernsehen, WDR Fernsehen und 1 Festival. Hier ist Petra, Petra ist 49, guten Morgen. Hallo? Ja, Petra ist hier. Ja, hallo Petra. Ach so, Entschuldigung, jetzt. Hast du Klaus gesagt eben? Nein, ich habe Petra gesagt. Oh, Entschuldigung. Da Klaus? Ich würde ja nie Klaus zu dir sagen. Ich habe irgendwie Klaus verstanden, deswegen, ich war gerade ein bisschen weg, entschuldige. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Ja. Petra, um was geht's denn? Ja, mein Thema ist, ich bin asexuell. Also ich kann mit Sex überhaupt nichts anfangen, ich ekel mich davor. Immer schon? Ja, schon immer. Noch nie Sex gehabt? Ja, ich bin jetzt 49, vielleicht so 5 Mal. Wie lange liegt das zurück? Das letzte Mal so 9 Jahre, vielleicht 8, 9 Jahre. Und wann war das erste Mal? Oh, mit 30 ungefähr. Ah ja, auch spät. Und dann halt auch immer nur mit ganz viel Alkohol. Mhm. Also ohne Alkohol geht gar nichts. Wie war das denn, diese 5 Mal? Ganz schlimm. Hat dir gar nichts gebracht? Nee, überhaupt nicht. War es einfach nur neutral oder war es wirklich ganz schlimm? Es war ganz schlimm. Warum? Ja, weil ich mich total geekelt habe und mich in meine Kindheit zurückversetzt habe, weil ich halt von meinen Brüdern missbraucht wurde. Ach so. Und und ich halt immer mich zu Hause in meinem Bett liegen sehen habe und ja. Aber da sind wir der Sache ja schon ganz klar auf der Spur, ne? Das Du bist von deinem Bruder missbraucht worden. Über lange Zeit? Ja, zwischen 7., 8. Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr, bis ich ausgezogen bin. So lange? Wie alt waren die Brüder damals? Die sind so 3, 4, 5 Jahre älter als ich. Sind 2. 2? Und das war damals immer regelmäßig? Ja, fast jede Nacht. Fast jede Nacht? Immer wenn es dunkel, also wenn es leise wurde im Haus, dann kamen sie zu uns ins Zimmer geschlichen, zu meiner Schwester und zu mir. Und mit der Schwester haben sie es auch gemacht? Genau. Ich vermute mal, dass es am Anfang so Fummelei war und hinterher haben die dich regelrecht vergewaltigt? Nee, da bin ich schon mal nachgefragt worden. Es war eigentlich immer nur Fummelei. Aber warum auch immer, es hat mich nichtsdestotrotz immer bis heute irgendwie... Ja, da darf man auch nicht nur Fummelei sagen. Das ist genauso schlimm wie... Ja, also, Was war denn mit euren Eltern? Ja, die haben das halt nicht mitgekriegt, ne? Also erstens mal haben sie uns immer davor gewarnt, wenn sie halt nachts bei uns waren, wie ihr macht die Klappe auf, dann passiert irgendwas. Und ich muss dazu sagen, ich war das schwarze Schaf der Familie. Also meine Mutter hat mich gehasst wie die Pest. Und ich hätte ihr da sowieso nie was erzählen können. Das hätte sie mir sowieso nicht geglaubt. Und der Vater? Mein Vater war die ganze Woche nicht zu Hause. Der kam immer nur am Wochenende nach Hause. Ja. Und meine Mutter hat halt immer zugesehen, dass ich zu ihm überhaupt keinen Kontakt bekam. Da hat er ganz arg aufgepasst, dass ich gar nie mit ihm alleine war. Also ich durfte zum Beispiel nie ins Wohnzimmer oder ins Esszimmer oder in die Küche. Ich musste immer die ganze Woche in meinem Zimmer sitzen bleiben und somit überhaupt gar keinen Kontakt zu meinem Vater aufbauen. Und das hat den auch gar nicht stutzig gemacht? Nö. Das war für den normal. Und du hattest vermutlich auch Angst, ihn gezielt anzusprechen auf das, was da passiert ist? Das hätte ich nie gekonnt. Angst vor den Brüdern? Und das war mir viel zu peinlich. Und zudem das auch noch. Hm. Ja, also ich habe das erste Mal damit angefangen zu erzählen, da war ich 28, da habe ich das erste Mal einer Freundin was davon erzählt. Mhm. Also so lange hat das gedauert. Und mit wie vielen Leuten hast du bisher darüber gesprochen, neben der Freundin? So mit engen Freundinnen, so, also es wissen schon einige. Ja, ja. Weil ich halt auch mittlerweile in Frührente bin und wegen meiner Psyche und so und wie sich natürlich auch wundern, wieso, weshalb, was ist denn mit dir los und ja. so. Und da habe ich halt auch so ein bisschen was von mir erzählt, weil ja. klar, damit wenn die es halt auch verstehen. Wenn du in Frührente bist wegen psychischer Probleme, das heißt, du warst sicher schon bei vielen Psychologen und Psychiatern. Genau. Hast du da was erzählt? Ja. Ja. Ja. Hast du denn wegen dieser schlimmen Sachen in deiner Vergangenheit gab es da Therapien, gezielte Therapien? Ja, schon, ja. Ich war in so einer, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, nennt sich das. Mhm. Und da war ich mal vor ein paar Jahren mal gezielt in der Klinik. Mhm. Das hat sich aber leider aufgelöst, die Klinik. Die hat das irgendwie nicht mehr bezahlt bekommen. Ach so. Und ja, und seitdem bin ich halt alle 4 Wochen in psychiatrischer Behandlung. Aber das ist nicht viel. Nee, und das ist eben mein Problem. Mhm. Ich komme halt einfach nicht weiter. Wenn du sagst, du hast 5-mal Sex gehabt in deinem Leben, also abgesehen von diesen schlimmen Erfahrungen mit den Brüdern, mhm. waren das sexuelle Erfahrungen mit Männern? Ja. Ja. Mhm. Bist du sicher, dass du heterosexuell bist? Ja. Mhm. Ja, das schon. Mhm. Befriedigst du dich selbst? Nee. Mhm. Hast du noch nie gemacht? Mhm. Mhm. Dann hast du auch noch nie einen Orgasmus gehabt. Nee, mhm. das kenne ich gar nicht. Mhm. Ja. Hast du denn mal ja, sowas ansatzweise ähnliches wie eine Beziehung gehabt? Wie bitte? Hast du ansatzweise so etwas wie eine Beziehung mal gehabt, wenn auch ohne Sexualität? Ja. So als ich 18, 19 war, da hatte ich mal ein Jahr lang eine Beziehung, aber auch ohne Sex. Da war gar kein Sex dabei. Mhm. Das war eigentlich auch eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Mhm. Und sonst halt... Ja, sobald, wenn man sich kennenlernte und sich ein bisschen näher kam und sobald halt zum Sex kam und die Sprache darauf kam, dass ich halt ein bisschen Zeit brauche und so, sind die Männer halt dann davon beschwört. Mhm. Wenn du so überhaupt nicht an Sexualität interessiert bist und in dieser Richtung auch keine Fantasien hast, woher weißt du dann so genau, dass du heterosexuell bist? Das ist eine gute Frage. Ist ja vielleicht auch gar nicht mal so ganz wichtig. Wichtig ist, dass du darunter leidest und dich, wie du sagst, du kommst nicht weiter, hast du gerade gesagt. Mhm. Hast du dich schon mal verliebt in einen Menschen? Jetzt abgesehen, ja. Mhm. Das schon. Mhm. Gibt es Sehnsucht nach Zärtlichkeit, an Nähe? Überhaupt nicht. Mm-mm. Auch nicht? Mm-mm. Also ich habe immer Sehnsucht nach guten Gesprächen und nach Harmonie irgendwie so mit meinen Freunden. Mm-mm. Aber so nach Zärtlichkeit überhaupt nicht. Du lebst alleine, davon ja, gehe ich aus? Mm-mm. Genau. Mm-mm. Hast aber, wenn du sagst, mit meinen Freunden, hast schon so ein soziales Netz um dich herum? Genau. Das schon? Mm-mm. Und was hast du früher beruflich gemacht? Ich habe auf einer Intensivstation gearbeitet. Ich bin Kinderkrankenschwester. Ach so. Mhm. Toller Beruf. Mhm. Toller Beruf. Jetzt meldest du dich heute bei mir. Du bist jetzt 49 Jahre alt und hast so viel Schlimmes in deiner Kindheit und Jugend erfahren. Wie oft beschäftigst du dich damit? Wie oft denkst du daran? Also, ich muss dazu sagen, dass ich ja heute immer noch mit psychischen Problemen zu kämpfen habe. Mhm. Ich habe halt immer noch Schlafstörungen, Albträume und es kommt eigentlich fast jede Nacht vor, dass ich davon träume. Mhm. Also ich kann zum Beispiel auch gar nicht ohne Licht schlafen. Mhm. Ich muss immer mit Licht schlafen und immer muss irgendwie ein Radio an sein oder ein Fernseher an sein. Mhm. Und Das waren eigentlich jetzt keine Fragen. Was mich so ein bisschen erschüttert, ist, dass in all diesen vielen Jahren niemand wirklich gezielt und dauerhaft eine Therapie mit dir durchgeführt hat und sich mit genau dieser Problematik beschäftigt hat. Ja, ich habe jetzt, nur mal als Beispiel, ich habe jetzt im Urlaub jemanden kennengelernt, die ist Traumatherapeutin. Mhm. Und das habe ich erst zum Schluss des Urlaubs erfahren. Mhm. Ich habe sie gefragt, ob sie da irgendwie noch Platz frei hätte für mich, weil ich halt Interesse hätte, sagte ja. Mhm. Und das habe ich mit meinem Psychiater besprochen und der meint, nee, also solange ich halt stabil sei, was ich halt nicht immer bin psychisch, und das war ich halt für die Zeit stabil, möchte er nicht, dass das Thema angeschnitten wird, weil ich dann halt wieder, weil ich halt auch noch eine Psychose habe, rückfällig werde. Das ist natürlich ganz schwer für mich zu beantworten. Das kann ich gar nicht beantworten, ob das richtig ist. Also was ich jetzt ernst nehme, ist, dass du hier anrufst und offensichtlich darüber sprechen möchtest. Das nehme ich schon sehr ernst. Also das ist ja schon... Ja, warum ich überhaupt anrufe, ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, was mich interessieren würde, ob es halt irgendwie noch andere Leute gibt, denen es so geht wie mir oder denen es so ging wie mir und Ich wollte gerade sagen, leider gibt es viele Menschen. Viele, ne? Ja. Ja, das gibt es. Und ob ich irgendwie über euch Kontakt mit solchen Menschen aufnehmen könnte? Ja, wenn du das gerne möchtest und wenn jetzt sich Menschen angesprochen fühlen und ein Kontaktinteresse besteht, sehr gerne. Dann müsst ihr euch, die ihr Kontakt haben wollt zu Petra, bei uns hier melden. Am besten über die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Dann würden wir gerne Kontakt herstellen. Das wäre schön. Das biete ich sehr gerne an, Petra. Aber darüber hinaus würde ich dir auch sehr, sehr gerne anbieten, ein Gespräch mit meiner Psychologin, die heute Nacht hier ist. Ja, gerne. Das ist eine sehr nette und sehr kompetente Frau, die dir sicher auch was dazu sagen kann, was der Psychiater dir gesagt hat. Mich als Laien irritiert das etwas. Aber ich will es nicht beurteilen. Weil ich spüre den Drang bei dir, dass du dich damit auseinandersetzen möchtest. Aber ich kann das nicht beurteilen, das soll jetzt mal eine Fachfrau machen. Gerne, ja. Also, wenn sich Menschen bei uns melden, wir stellen natürlich gerne den Kontakt her, das verspreche ich dir. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von Simone angerufen, meiner Psychologin. Oh ja, das ist schön. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute, Petra. Ja, und bleib so, wie du bist. Du bist ganz toll. Dankeschön, freut mich, dass du sagst. Tschüss. Dank. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht es mit Christine. Und die Christine ist 49. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Christine. Ich muss einmal ganz kurz dazu sagen, dass ich gerne die Petra sprechen würde. Ja, sehr gerne. Wenn ihr das irgendwie in die Wege leiten könntet. Das hat jetzt mich gerade sehr interessiert. Ja. In diesem Moment wird meine Redaktion das gerade wahrgenommen haben und wir schreiben das auf und stellen Kontakt her. Ja. Ach, das wäre schön, ja. Ja, Domian, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe einen Lebensgefährten, den habe ich vor 3 Jahren im Internet kennengelernt und das war alles klasse und Liebe auf den ersten Blick und so weiter und so fort. Ja, und so im Moment ist es so, dass er im Krankenhaus ist und ja, diese Zeit ist natürlich für mich sehr, sehr einsam und irgendwie hatte ich in der letzten Zeit das Gefühl, ja, ich weiß es nicht, weil da auch eine Clique entstanden ist im Krankenhaus und auch mit Frauen und so weiter und so fort. Da kam ein bisschen Eifersucht auf und ich habe leider, wofür ich mich auch sehr schäme, bei ihm heute im Internet nachgeguckt, weil er noch in der Singlebörse ist und sein Passwort geknackt. Und ja, da habe ich dann gelesen, dass er auf eine Anzeige geantwortet hat und eine 19-Jährige, die einen Dreier sucht und er da sehr liebevoll und sehr nett geschrieben hat und ich war sowas von fertig. Ihr seid, ihr habt euch vor 3 Jahren kennengelernt und seid auch 3 Jahre zusammen. Wir sind seit 3 Jahren. Kann man so sagen. Ihr wohnt auch zusammen. Wir wohnen auch zusammen. Und er ist jetzt im Krankenhaus, weswegen? Ja, er hat eine neue Hüfte bekommen, weil er deswegen krank war und so und ist jetzt wieder ganz fit und so weiter. Und Achso, also nichts Schlimmes ist jetzt alles so? Nein, nichts Schlimmes. Wie alt ist er? 48. 48. Und hat da jetzt, baggert da andere Leute an, hat jetzt eine 19-Jährige da? Ja, er hatte im Internet, es war aber, wie gesagt, vom Datum her, war es noch nicht, dass er im Krankenhaus das gemacht hat, sondern es war noch kurz vorher. Von zu Hause aus? Ja, von zu Hause aus. Also im Krankenhaus hat er auch den Zugang zum Internet, aber ich hatte einfach nur so ein blödes Gefühl, weil ich ihm sonst nicht hinterher spioniere. Das mache ich einfach nicht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl und und ich hatte geguckt und dann, ich denke... Okay, das ist natürlich keine saubere Sache, was du da gemacht hast. Weißt Nein, du selbst? Nein, das habe ich. Ich habe ihn auch angerufen. Ach so, du hast es. Ja, ich habe ihn angerufen, habe gesagt, es tut mir leid. Ich habe dir hinterher spioniert und ich schäme mich auch dafür. Aber ich habe jetzt sowas und sowas entdeckt und dann haben wir stundenlang telefoniert und er Was hat er denn dazu gesagt? Ja, er hat erstmal dazu gesagt, ich kann es dir nicht erklären. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, er kann es mir nicht erklären. Na, was mich auch besonders interessieren würde, Christine, wie lange macht er solche Sachen schon? Oder gab es schon reale Zusammentreffen? Nein, überhaupt nicht. Das glaubst du ihm auch? Überhaupt nicht. Das Thema kam nie bei uns auf und wie gesagt, ich habe... bist du sicher, dass da nicht heimlich was gelaufen ist? Ja, da bin ich sicher. Woher bist du sicher? Weil ich ihm vertraue. Ach so, okay. Bisher hast du ihm auch vertraut. Ich habe ihm immer vertraut. Aber jetzt kam das, weil er da drauf geschrieben hat. Sie hat ihn gar nicht angeschrieben, sondern er hat wohl ihre Fotos gesehen und es kam die Nachricht, oh, deine schöne Fotos und hast du Interesse? Ich habe eine Lebenspartnerin und melde dich bitte. Und da war ich sowas von geschockt und habe ihn angesprochen und er hat immer nur gesagt, nö, ich kann es dir nicht erklären, und nach einer halben Stunde irgendwann kam das, naja gut, ich habe einen Fehler gemacht oder du hast mich jetzt ausspioniert oder ich sage ja, es tut mir leid, dass ich... Er hatte der Frau aber schon geschrieben, so hast du es gerade gesagt, ne? dass er eine Lebenspartnerin hat. Ja. Ja. So, und da ging es um einen Dreier eventuell. Ja. Aber nicht mit dir, sondern da bei der jungen Frau. Bei der Jungfrau. Mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau noch? Ja, also mit mir wahrscheinlich und mit ihm. Ach so. Ja. Ist doch schön, dass du auch mal was davon erfährst. So denke ich das mal, aber er ist einfach nicht der Typ dafür. Ich verstehe jetzt immer noch nicht. Wer hat den Dreier denn vorgeschlagen? Er oder das Mädchen? Also bei ihr stand das im Profil. Sie sucht einen Mann für einen Dreier. Ja, sie sucht einen Dreier, so, genau, ja, das stand bei ihr. So, und ist sie denn allein oder hat sie einen Partner? Ja, das weiß ich, nein, sie ist wohl alleine. Also sucht sie zwei Menschen quasi? Ja, genau, ach so, ja. Verstehe, jetzt verstehe ich. Und er ist einfach nicht der Typ dafür und ich war ganz irritiert und fertig und... Er sagte, nur es wäre nur wäre mal nur Spaß gewesen oder er hat es aus Spaß geschrieben und da habe ich gesagt, also irgendwo kann ja sein, wenn du ihm wirklich hundertprozentig glaubst, dass bisher da noch nichts gelaufen ist, dass er so ein bisschen mit dem Feuer gespielt hat, kann ja sein, dass er da ein bisschen rumgesurft ist und hat das gelesen und irgendeine Sehnsucht ist da bei ihm. Wie ist denn eure Sexualität? Also es ist alles wunderbar. Also er ist der Mann meines Lebens. Ja, für ihn auch? Ich denke, ja, er sagt es immer so. Ja, ich reiche ihm und ich habe ihn auch gefragt und ich sage, wenn ich dir nicht genug bin, dann sag es doch bitte. Würdest du so ein Dreier mitmachen? Nein. Nein? Nein, also ich möchte ihn nicht teilen. Also auf keinen Fall, nein. Nein. Was machen wir jetzt? Also er weiß nicht, warum er das gemacht hat, was ich für Unsinn halte. Ja. Der traut sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Ja. Der hat, weißt du, unter uns Betschwestern, natürlich hat der Bock auf sowas. Wenn der, nein. Ja klar, wenn der da schon eine Kommunikation angefangen hat mit einem sogar 19-jährigen Mädchen, das muss man ja auch noch hinzusagen, das ist ja auch noch. Ja gut, er hat ja auch gesagt, sie hat nicht geantwortet und ich habe gefragt, ja gut, wenn sie geantwortet hätte und dann sagte er, hätte ich nicht zurückgeschrieben. Naja, das sind alles so aus. Er hat ja immerhin damit angefangen. Ja. Also, wie lange ist er noch im Krankenhaus? Ja, er kommt die Woche raus. Ja. Ja. Ihr müsst reden, der muss. Ja, aber wenn er erklärt sich ja nicht. Er gibt sich damit zufrieden, dass er mir sagt, ich kann es dir nicht erklären und damit ist er fertig. Ja, gibst du dich damit auch zufrieden? Nein. Ja, würde ich auch nicht. Nein. Der soll das erklären. Der soll auch ruhig, der muss offen, frag den offen über eure Sexualität, ob der was vermisst. Hab ich ihn. Er sagt nein. Nein, er sagt nein. Der hat Angst, glaube ich. Mhm. Ich glaube, der hat Angst. Wovor? Ja, vielleicht dich zu verletzen oder so, wenn er so einen Wunsch äußern würde. Vielleicht, wenn er so eine geheime Sehnsucht hat. Ja. Also, es ist das ja noch nicht so... Das habe ich auch geahnt, ja. Es ist ja vielleicht noch nicht so ganz... Es ist ja nicht so ganz schlimm. Es ist ja noch nichts passiert und... Nein, das sagt er auch. Es ist noch nichts passiert. Ja, da bin ich auch froh drüber. Ja, vielleicht kann sich das Ganze doch wieder ein bisschen einrenken. Ja. Aber du wärst nicht zu kriegen für irgend so eine ungewöhnliche Geschichte. Nein. Gut, dann. Gut. Ja. Dann können wir ja hoffen, dass sich das wieder einrenkt. Ich hoffe das auch, Domian. Und wenn er sagt, dass er was vermisst, frag ihn doch mal intensiver. Vermisst er was bei mir? Vermisst du was ja, in ungefähr? Ja, hab ich ihn. Mach noch mal. Soll ich noch was machen? Frag du ihn. Soll ich noch was machen? Frag ihn doch. Irgendwelche Spielchen oder sowas, dir Strapse kaufen oder ich weiß nicht. Sowas, ja, ne? Genau. Vielleicht kann man da ein bisschen Salz in die Suppe wieder kriegen. Ja, ich denke auch. Ja, ich werde es mal versuchen, Domian. Ich bin noch optimistisch, es ist nur nicht dramatisch. Nein. Gut. Jetzt sind wir froh, dass er wieder auf den Beinen ist mit einer neuen Hüfte. Ja. Kann ja nichts passieren. Ja. Und ich wünsche euch beiden viel Glück. Danke, Domian. Tschüss. Liebe Christine, tschüss. Ciao. Tschüss. Oh, ich begrüße sehr herzlich, freue mich, einen etwas älteren Zuhörer begrüßen zu können. Richard, 80 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Richard, freue mich, dass du da bist. Kannst du mich hören? Sehr gut, perfekt. Wunderbar. Um was geht's? Ja, ich habe ein Kontrastprogramm für dich. Ich bin gespannt. In Bezug darauf, dass die meisten Menschen, die bei dir anrufen, Probleme haben. Ja. Ich bin ein sogenanntes Kriegskind. Mhm. Habe also keine Jugend in dem Sinne gehabt, weil es war das blanke Überleben. Mhm. Bombenangriffe, dann zuletzt im letzten Quartal 45 noch Soldat, amerikanische Gefangenschaft, all diese Dinge, die man zu der Zeit erleben konnte. Aus welcher Stadt kamst du damals? Aus München. Aus München, ja, da habt ihr auch schlimme Sachen erlebt. Ja. Ja. Und ich habe in den letzten Tagen gab es öfter mal Sendungen über die Kriegskinder. Mhm. In der ARD, glaube ich, lief eine Serie, genau. Und da habe ich mich also sehr angesprochen gefühlt und darum rufe ich heute an. Mhm. Mhm. Und zwar deswegen, ich lebe seit 35 Jahren allein, völlig allein. Mhm. Bin aber durchaus glücklich, ich fühle mich nicht einsam. Mhm. Und zwar deswegen, weil ich auf all diesen Glamour und auf all diesen Luxus, ohne dass ich irgendwelche Einbußen erlebe, verzichten kann. Was meinst du mit Glamour und Luxus? Ja, Theaterbesuche, Fußballspiele, komfortables Essen und solche Sachen. Ja. Verzichtest du darauf, weil du nicht keine hohe Rente bekommst? Nein, ich könnte mich durchaus bewegen. Aber du tust es nicht. Warum tust du das nicht? Ich tue es nicht, weil ich keine Lust dazu habe. Ja, ja, ist nichts gegen einzuwenden. Also man muss nicht zum Fußballspiel und ins Theater gehen, wirklich nicht. Aber ich mache mir, seit es diese Sendungen gab, mache ich mir Gedanken, ob ich vielleicht deswegen auch vom Krieg gezeichnet bin. Mhm. Dass das Spätwirkungen, Nachwirkungen sind. Ja, ich habe einfach kein Bedürfnis, jetzt weiß Gott was zu machen, heute nach New York zu fliegen und so weiter und so fort. Könnte ich mir leisten, aber es interessiert mich nicht. Wie verbringst du denn so deine Zeit und für was gibst du dein Geld aus? Ja, also meine Zeit verbringe ich viel mit Lesen. Das ist schon mal eine tolle Sache. Ja, also ich wie gesagt, es gibt genügend Fahren. Ich bin aus Leidenschaft ein Camper. Ja, ist doch super. Da hast du doch deine Leidenschaft. Ja, und diese Leidenschaft ist habe ich deswegen zu meiner Leidenschaft gemacht, weil ich dort genauso spartanisch leben kann. Ja, dann hast du Spaß am puristischen Leben. Ja, es macht mir Freude. Ja, das ist doch toll. Es macht mir Freude, zu sagen, was kann dir schon passieren? Ja. Weißt du, Richard, diesen Satz kenne ich von meinem Vater, der wäre jetzt 83 geworden. Mhm. Und von meinen Onkel, die Onkels, die auch alle so in deinem Alter waren, die auch sehr schlimme Dinge erlebt haben im Krieg und der Nachkriegszeit, die das auch immer zu mir gesagt haben, was kann uns schon passieren? Wir haben das geschafft damals. Ja, und jetzt kommt natürlich ein Punkt, der dich vielleicht auch interessiert. Ich hatte sehr viel Unglück in der Liebe. Mhm. Und zwar auch aus solchen Gründen. Ich habe einfach nicht verstanden, dass meine Partnerinnen immer zum Shoppen gingen, also ohne dass ich jetzt geizig war, mhm. aber ich habe es nicht verstanden und das hat uns getrennt. Mhm. Ich habe auch einen Sohn, der durchaus gut lebt und dem es auch nicht ausmacht, dass ich so lebe. Also, aber ich stelle immer wieder fest, dass in meiner Umgebung die Leute voller Unverständnis mir gegenüber sind. Weißt du, es kann natürlich sein, dass das eine Spätwirkung der Erlebnisse ist, ja? von denen du beschrieben hast. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Das ist ja dein Weg. Ja. Ja, wenn du ein spartanisches Leben magst, okay, dann leb es. Wenn du campen magst, das ist doch schon mal eine tolle Beschäftigung. Ich lebe es aber nicht wegen der Spartanität. Sondern was dir Spaß macht. Sondern weil es mir genügt. Weil es dir genügt, ja. Das ist ja noch viel toller letztendlich. Weil es dir genügt. Das ist noch ein tolleres Argument, als wenn es mir Spaß macht. Es genügt dir. Ja. Und du liest. Ich denke nicht drüber nach. Wie oft machst du Camping? Ja, eigentlich jetzt geht es dann wieder los im April, Mai, mhm. so bis in Oktober rein, bin ich in ganz Deutschland unterwegs. Ach, das ist ja toll. Da fährst du mit dem Auto rum oder wie machst du das? Ich habe einen VW-Bus. Ach, das ist ja super. Ja, der ist zwar auch schon 13 Jahre, aber der muss mich noch aushalten. Und dann ziehst du so durch deutsche Lande und machst es dir nett? Ja, Nordsee, Ostsee, in Harz und so weiter. Deutschland ist ja so wunderschön. Absolut, absolut. Ging es auch schon mal so nach Italien oder Schweiz, Österreich? Früher, ja. Mhm. Aber jetzt, seit ich so die 80er gekratzt habe, das sind ja die Gnadenjahre. Ja. Aber du wirkst noch sehr fit und bist du es auch körperlich? Noch? Ja, bin ich auch. Mhm. Ich mir fehlt überhaupt nichts. Ja. Und das unterschreibe ich auch meinem einfachen Leben zu. Also ich habe da Respekt vor. Ich finde das in Ordnung. Wirklich. Und weißt du, du bist ja nicht träge oder so und machst gar nichts, sondern du bist ja ein aktiver Mann und hast deine Sache gefunden und bist genügsam. Ja, was will man mehr? Und wenn ich zum Campen fahre, dann habe ich hinten auf einem Trailer meine Vespa stehen und ein Fahrrad. Das finde ich sehr cool. Ja, und da bin ich völlig unabhängig. Und ich lerne auf den Campingplätzen wunderbare Leute kennen. Wollte ich gerade fragen, bist du denn eher so ein Eigenbrödler oder auch ein kommunikativer Mensch? Ich gehe schon auf die Leute zu. Du gehst auf die Leute zu. Das heißt, da gibt immer Bekanntschaften. Immer. Und, also am Campingplatz bin ich selten allein. Ja. Und jetzt, du lebst jetzt auch in München im Winter? Am Stadtrand. Am Stadtrand. Wie sehen die Wintermonate so aus? Hast du denn da so auch ein paar Bekannte um dich herum oder bist du da eher allein zu Hause? Nee, ich habe einen einzigen Hausbewohner, mit dem ich öfter Kontakt habe, aber ansonsten habe ich keine Freunde und Bekannten. Ja. Aber ich vermisse sie. Vermisse auch nicht. Ja. Ich vermisse sie insofern nicht. Finde ich okay. Als ich bei ihnen nur anecken würde. Weil du ein eigensinniger Mann bist. Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ich könnte natürlich zwei, dreimal in der Woche zum Essen gehen, aber wozu, sage ich. Ja. Wie sieht denn der Kontakt zu deinem Sohn aus? Ja, dadurch, dass der dass der in Norddeutschland lebt. Ach so. Und ist der Kontakt sehr, sehr gering. Er ist in einer gehobenen Position bei der Bundeswehr. Und aber ihr seid nicht zerstritten? Nein. Telefoniert mal ab und zu. Und ja, aber es kommt noch ein Punkt dazu, der vielleicht auch mit meiner Vergangenheit zusammenhängt. Ja. Interessieren mich die, wie soll ich sagen, nicht interessieren ist das falsche Wort, ich bin immer sehr, sehr betroffen, wenn ich die armen Menschen irgendwo auf der Welt sehe, wie schlecht es denen geht und dass die so gar keine Zukunft haben. Mhm. Da wollte ich gern immer was tun. Ich tue auch finanziell einiges. Mhm. Aber es beunruhigt mich. Und was wir also in unserem Namen in diesem vergangenen Krieg alles geschehen ist, das bedrückt mich sehr. Das ist ja auch bedrückend. Ja. Das ist ja auch so. Also immer wenn ich solche Berichte, das geht mir so nahe, dass ich am liebsten aus dem Zimmer gehe. Ja, ich kann auch Menschen deiner Generation verstehen, die diese Berichte gar nicht mehr sehen können im Fernsehen. Das kann ich auch gut verstehen. Ja, und wir waren ja auch alle so eingebunden, das weiß ja kein Mensch. Klar. Du konntest dort, wo du wohntest, konntest du noch nicht mal zu deinem Nachbarn deine Meinung sagen. Natürlich nicht, viel zu gefährlich. Weil immer ein Hauswart da war und so weiter. Ne? Und das war ja alles sehr gefährlich. Und die Leute, die sagen, warum habt ihr da mitgemacht, die kennen die Situation nicht. Ja, ja, also das finde ich auch eine sehr leichtfertige Vorhaltung. Das kann man einigen, kann man das sagen, aber vielen Menschen kann man das nicht sagen. Aber einmal in dem Alter konntest du wirklich... So, genau. Ich habe es meinen Eltern nie vorgeworfen. Nie. Das, wie du sagtest, in dem Alter. Und dann kommt es auch noch auf die soziale Stellung an, die man hat. Ja, und dann darf man nicht vergessen, ich war ja auch noch fast ein Jahr in amerikanischer Gefangenschaft, wie die uns behandelt haben. Das möchte ich gar nicht erzählen. Mhm. Aber ich habe mir dann selbst ich bin also dort bei Nacht und Nebel abgehauen und bin zu Fuß nach München. Das war in der Nähe des Lagers. Und habe dann mir selbst eine Lehrstelle gesucht. Was hast du denn dann gelernt und welchen Beruf hast du ergriffen? Ich war Fotofachmann. Fotofachmann, ah ja. Ja, ich bin durch alle Abteilungen gelaufen, habe in einem der damals größten Fotobetriebe in München gearbeitet und bin dann nach 2-3 Jahren zu der amerikanischen Zeitung gekommen, hieß die Neue Zeitung. Ah, verstehe. Und da habe ich meine Karriere begonnen. Richard, ich als alter Lesefreund würde mich nur interessieren, was du so gerne liest. Ja, es ist viel Klassik dabei, aber ich muss sagen, ich lese auch gerne, was heißt gerne, interessieren mich Kriegsliteratur. Ach doch, das dann doch, ja. Mhm. Da fühle ich mich irgendwie in die Zeit versetzt. Vielleicht ist das ja auch so eine Art lebenslange Aufarbeitung, wenn man sich auch so mit... Vielleicht, ja. Ja, vielleicht, kann sein. Mhm. Ja, ja, ja. Ich habe zum Beispiel ein sehr interessantes Buch gelesen, Der Dritte Weltkrieg. Mhm. Wie sich einige Generäle das vorgestellt haben. Mhm. Das ist unglaublich. Mhm. Mhm. Und da bekommt man die Erkenntnis, was uns alles vielleicht erspart geblieben ist. Ja, Gott sei Dank. Ja. Richard, das hat mich sehr gefreut, dass wir haben miteinander sprechen können. Ich wollte einfach ein bisschen was anderes erzählen. Ja, das fand ich sehr interessant und ich rede sehr gerne mit Leuten auch deiner Generation, weil ihr uns nach wie vor sehr viel zu sagen habt. Und ihr seid die Zeitzeugen aus der Zeit. Die starben ja nun leider Gottes viele weg. Ich gehe auch mal in Schulen nach Anforderungen und erzähle den Kindern oft, dass sie ihre Erwartungen, die sie ja gerne haben sollen, auch begründen sollen, warum sie das so haben wollen und ein bisschen drüber nachdenken. Also, dass man genügsam ist und trotzdem dann ein so interessiertes Leben führen kann, finde ich eine ganz tolle Sache. Und mach bloß weiter so. Und ich wünsche dir noch viele, viele tolle Reisen durch Deutschland. Und vor allen Dingen jetzt erstmal einen schönen Sommer. Wo geht's als nächstes hin? Ich werde nach Husum fahren. Ja, sehr gut, sehr gut. Und nach Fehmarn. Sehr schön, sehr schön. Ein Bayer in Fehmarn. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. In Fehmarn ist doch Puttgarden, ne? Ja. Ja, da fahre ich, wenn ich nach Skandinavien fahre, mit der Fähre immer rüber. Genau. Deswegen kenne ich ihn ganz gut. Nordstrand, da kann man kilometerweit mit dem Fahrrad fahren und das ist sehr schön. Toll. Also, ich wünsche sehr, sehr viel Spaß und gute Erholung. Und eigentlich wirklich bleib so, wie du bist und ich finde es sehr toll, wie du bist. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Alles Gute, Richard. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Die Rosi, 35. Ja. Yeah. Hallo Rosi. Ja, hallo Domian. Ja. Ja, und um was geht's? Zwar geht es darum, mein Sohn hat Neurofibromatose Recklinghausen. Was ist das? Und das ist eine Krankheit, die sehr selten ist. die sich geäußert hat, wo mein Sohn geboren ist mit Café-Olé-Flecken, wo ich dann aber irgendwie das komisch fand, dass die immer mehr und mehr geworden sind und fragte dann den Kinderarzt auch. Café-Olé-Flecken heißt was? Das sind so braune, wie so Leberflecke. Die sind aber erst ganz klein und werden dann auch größer. Dann bleiben die schwachen ab, also sind erst ganz dunkelbraun und schwachen dann ab, so wie eben halt, so wie Cappuccino. Ne? Und, und so war der Junge geboren worden, auf dem ganzen Körper waren die Punkte? Nein, ganz wenig und die haben sich jetzt auch für ganze Zeit vermehrt. Wie alt ist er denn jetzt? 4 Jahre. Ach, 4 Jahre erst. Mhm. Ja, 4 Jahre ist mein Sohn. Und es ist so, dass die, also dadurch habe ich es auch erfahren dann und eben halt auch die Äußerung war, dass der schon mit 1,5 dann unter eine Kernspintomographie gekommen ist und dass da wie so Streichholzköpfe ist es so gewesen, dass die dann festgestellt haben, dass im Kleinhirn die schon wären. Im Kleinhirn? Ja, im Kleinhirn. Also diese Krankheit zeigt sich nicht nur äußerlich auf der Haut, sondern auch innerlich. Ja, auch innerlich. Also er ist auch geboren mit einer Leber von einem 5-Jährigen. Und die hat sich aber jetzt, Gott sei Dank, so geäußert, dass die jetzt so geblieben ist. Also die ist jetzt wieder neu kontrolliert worden. Mhm. Die ist aber jetzt so geblieben. Und eben halt die Nieren ist mit dieser Krankheit. Also Nils, Leber und Nieren, die sind eben halt auch angegriffen. Ist er denn von der Entwicklung her, ist er so wie ein übliches 4-jähriges Kind? Oder? Das wird, also jetzt im Moment, nein. Von der geistigen Entwicklung meine ich jetzt her. Doch geistig ist er, er spricht und also es sprechen tut er ganz normal. Man sieht auch irgendwie, er kann mehr sprechen als so wie andere 4 Kinder, besser sogar, sag ich mal so. Was sein Problem ist, ich krieg den nicht sauber, also er ist noch nicht sauber. Ja. Mhm. Er hat auch ein Fettgewebe durch diese Krankheit in der Niere. Er ist mit der Feinmotorik, das macht ja dieses Kleinhirn, ne? Also mit der Bewegung, mit dem Kleinhirn, ne? Also das ist schon problematisch. Also er kann nicht schneiden, also kann keine Schere und das Papier abschneiden. Also ach so, weil die Finger können sich nicht so bewegen. Ja, genau. Ja, die Feinmotorik fehlt durch diesen Kleinhirn. Das macht ja das Kleinhirn, das hat man mir jetzt gesagt. Ja, das ist ja nun eine sehr schwere Erkrankung. Ja, die sehr selten auch ist und ich da sehr, sehr überhaupt gar nichts drüber weiß. Ja. Ich das zwar immer nur von den Ärzten weiß, jetzt ist er auch also ein Chefarzt, der sich da jetzt jedes Mal drum kümmert. Und der. Was macht man denn eigentlich gegen diese Erkrankung? Kann man da was gegen machen? Nein. Gar nichts? Es gibt keine Therapien, keine Medikamente, gar nichts? Also ich mache im Moment, Pädiatrie, indem man guckt, die Bewegung und die Feinmotorik einfach verstärkt. Ne? Also, dass es eben halt besser ist. Dieses weiß man aber nicht, deswegen. Entwickelt sich diese Erkrankung denn sehr schnell und rapide? Ja, habe ich schon. Also, jetzt ist es so, der ist vor einem halben Jahr nochmal unter Kernspintomographie gekommen. Mir ist das aufgefallen, deswegen haben sie die nochmal gemacht, weil er ist mir ständig hingefallen. Ach so. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Stolpert der nur und das wurde dann immer mehr. Ja. Mal am Tag 10 Mal, dann 15, dann wurde es 20, dann 30. Ich denke, irgendwas stimmt. Und hat man da was entdeckt? Ja, dann hat man auch mal eine Kernspintomographie gemacht und hat man dann gesehen, dass die Tumore im Kleinhirn größer geworden sind. Also man kann das Wort Tumore dafür schon benutzen? Man sagt Tumore. Also man sagt Tumor. Es ist nicht so wie aber ein... Es ist kein Krebs. Nein. Ne? Also die Tumore, die, da muss man sich so sehen. Die versammeln sich gerne nun mal auf die Nerven. Ne? Also die sind auch nur auf Nerven. Hat ein Arzt, wenn das so eine seltene Erkrankung ist, wird man gar nicht viel Erfahrung damit haben. Dennoch, kann man da eine Lebenserwartung ausdrücken? Man sagte mir, dass man damit alt werden kann. Aber Domian, ich kann dir aber auch nicht viel über diese Krankheit sagen. Ich weiß, jetzt ist es so, dass seine Oma hat die. Ne? Also ich bin jetzt auch vor 14 Tagen... Ach, die Oma hat die? Die Oma hat die. So. Und es ist so, dass ich aber gar nicht wusste, dass sie das, dass sie gar nicht die Überträgerin ist, sondern der Vater. Das geht gar nicht. Also ich habe immer gedacht, die hätte denen das so gegeben. Hm. Aber lass mich mal fragen, wenn die Oma, das ist ja dann wahrscheinlich eine etwas ältere Frau schon, ja. Wenn die genau die gleiche Erkrankung hat, wie geht es denn der Oma? Also die ist schon mehrmals operiert worden an der Schulter. Na gut, das ist ja noch nicht so ganz schlimm. Doch, die kann den Arm nicht mehr nach oben machen. Ja. Also so, ne? Und hat ganz viele dicke, also dickere Dinge schon, auch im Gesicht, so dass, mhm. dass da, weiß ich nicht, im ist Gesicht, sie, auf der Hand. Ja, ist sie geistig, ganz klar? Ganz normal, ganz ja, normal. Ja. Mhm. Ja. Also die Krankheit haben die auch erst spät entdeckt bei ihr. Also mhm. ich weiß nicht, vor 8 oder 10 Jahren müsste ich jetzt lügen. Ach so, da hat man das erst diagnostiziert ja. und erkannt, weil, was das denn eigentlich ist. Mhm. Ja, weil man das erst behandelt hat aus Windpocken. Ach du je. Ja. Ich vermute mal, dass du angerufen hast mit der Hoffnung, vielleicht andere Menschen zu finden, die auch darüber was wissen. Sagst du denn nochmal den ganzen Namen von dieser... Neurofibromatose. Und Recklinghausen, hast du gerade was gesagt? Ja, das ist dieser Erfinder, der diese Krankheit erfunden hat. Also benannt hat, entdeckt ja, hat, ne? Also entdeckt genau. Hat, ja. Ja, sind wir dir gerne behilflich, Rosi. Wenn sich jemand bei uns meldet, der vielleicht diese Erkrankung hat oder vielleicht Eltern, deren Kinder diese Erkrankung haben, würden wir gerne den Kontakt herstellen zu dir. Ja, natürlich. Mhm. Das wäre nett, ja. Weil ich weiß ja wirklich gar nichts über diese Krankheit. Ich habe mir zwar mal jetzt aus dem Internet Broschüre rausholen lassen von meiner Tochter, aber da steht das drin, was ich auch weiß. Mhm. Ja, das sind die mit den Kaffee-Olé-Flecken und eben halt auch, dass es Typ 1 ist, also es gibt auch einen Typ 2, weiß ich gar nichts drüber. Du hast noch eine Tochter. Ja. Wie alt ist die? Die ist 17. 17. Und wohnt ihr in einer Familie auch mit dem Vater zusammen oder bist du alleinerziehend? Nein, ich ich habe meine Tochter ist vom anderen Vater, deswegen. Mhm. Also der Kleine habe ich mit einem anderen Lebensgefährten, genau. Und wohnst du mit dem Lebensgefährten zusammen? Ja. Ja. Mhm. Ja. Wie ist das so? Ist das belastend für euch dann in der Familie, dass der Kleine so krank ist? Was heißt belastend? Nee, eigentlich weniger. Ihr kriegt das so gemanagt alles? Ja, mhm. ja. Ja, weil hört sich, wie du gerade geschildert hast, hört sich das ja schon also schon es nicht ist leicht sehr, an. Sehr anstrengend, ja. Also ja. Es ist wirklich anstrengend. Also es ist ja so, dass man alle 6 Wochen zum Augenarzt gehen muss. Er muss ja auch alle 3 Monate zu dem Oberarzt, also der will den dann alle 3 Monate immer sehen, ne, weil, oder wenn Änderungen sind, ja, ich muss jedes Mal dann hingehen. Verstehe. Und es ist immer sehr komisch, weil man weiß nie, wo muss ich jetzt drauf achten, was ist jetzt, ne, wenn man da sehr, sehr wenig weiß drüber. Mhm. Rosi, also wir machen das so, wenn sich jemand uns meldet zu dieser seltenen Krankheit, dann stellen wir gerne in Kontakt zu dir her und ich hoffe, dass wir dir und euch vielleicht so mit ein klein bisschen helfen können. Das wäre lieb. Alles Gute und viel Gutes und Glück auch für deine Familie und für den Kleinen vor allen Dingen. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Melissa ist hier, Melissa ist 24, hallo. Ja, hallo. Hallo, hallo Melissa. Um was geht's, Melissa? Und zwar geht es bei mir so, ich habe mich jetzt von meinem Freund getrennt. Du flüsterst so, bist du irgendwie, darf keiner mithören? Doch, quasi, rede ich leise, aber ja, es klingt so ganz leise. Tut mir leid. Ja, macht gar nichts. Ja, schon besser. Super. Okay, nochmal. Also, ja, genau. Ich habe mich von meinem Freund getrennt. Ja. Und mir fällt es schwer, diesen Trennungsgrund eher zu akzeptieren. Und ich weiß nicht so richtig weiter. Und dann wollte ich halt dich fragen, also vielleicht, dass du mir einen Rat gibst oder mir was empfehlen kannst. Ja, lass uns mal ein bisschen drüber reden. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen? Also wir waren, also ein halbes Jahr haben wir uns kennengelernt und 1,5 Jahre waren wir fest zusammen. 3,5 Jahre? Nee, 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Genau. 1,5 Jahre. Und er hat sich von dir getrennt? Ja, genau. Warum? Es geht darum... Er ist christlich, orthodox und ich bin Moslem. Also ich bin eine Türkin und er ist ein Aramäer, aber halt diese, vielleicht weißt du nicht wirklich, was das ist. Ja, Aramäer sind diese, genau, diese haben früher diese Jesus-christliche Sprache gesprochen, alle aramäisch. Genau. War ja früher so, genau. Ja. Und dass er meint halt, dass das mit uns wahrscheinlich keine Zukunft hat weil seine Familie würde mich wahrscheinlich nicht akzeptieren, meine auch nicht, obwohl ich ihm das sehr oft erklärt habe, wir sind jetzt reife Leute und dass meine Eltern schon da sie ein bisschen toleranter sind vielleicht. Mhm. Wussten denn deine Eltern von der Verbindung zwischen euch beiden? Also meine Mutter schon, mein Vater eher nicht. Und was hat die Mutter gesagt? Die Mutter war eigentlich dahinter natürlich. Kein Mensch, also vor allem bei uns in der Kultur ist das so, es wäre für uns alle besser gewesen. Meine Mutter hat schon gesagt, lieber nicht, aber sie sagt, du bist meine Tochter, ich stehe hinter dir. Das ist ja auch richtig. Das ist ja schon mal toll. Aber dem Vater hattet ihr Angst, das zu sagen? Nee, mein Vater, ich dachte, das ist noch zu früh noch. Ach so. An Ehe und so haben wir noch nicht gedacht. Okay, und die Familie von ihm, wusste die oder war das? Nein, die wusste das nicht. Die wussten gar nichts. Also auch eine sehr traditionelle Familie. Genau, also die sind schon traditionelle und kulturelle Menschen. Und du würdest sagen, dass eure Herzensverbindung, eure Liebe, die war schon da? Auf jeden Fall. Er sagt ja, also ehrlich gesagt, am Anfang nicht so toll. Ich habe ihn viel angelogen, ganz ehrlich. Ich hasse mich jetzt dafür, aber ich bin so ein Mensch, ich baue erstmal so eine Mauer um mich. Ich möchte nicht, dass da halt jemand irgendwie sofort eindringt oder so. Das ist halt, so bin ich. Und aber danach war ich sehr ehrlich und sehr offenherzig und das hat ihm sehr, sehr gefallen. Und in der Zeit haben wir uns immer mehr an uns gebunden. Ja. Wir hatten echt ein tolles Leben, also in der Zeit. Also man kann sagen, eine intensive Liebesverbindung. Doch, echt. Wir hatten auch eine harmonische Beziehung. Aber dass er sagt, jetzt lieber jetzt aus als später, weil es uns jetzt bestimmt leichter fällt. Wann hat die Trennung stattgefunden? Letzten Sonntag. Letzten ist noch Sonntag. Früh, aber ganz ehrlich, ich weiß schon, also dass er sich da durchsetzen möchte. Melissa, und du bist sicher, dass es ausschließlich um diese familiäre, kulturelle Geschichte geht? Nicht darum, dass er dich nicht liebt? Ich glaube schon, dass er mich liebt, auf jeden Fall. Aber ich denke mir nicht so sehr, dass er um mich kämpft. Das ist natürlich schlimm, finde ich. Ich finde schon. Guck mal, wenn er mich doch so sehr lieben würde, würde er doch, sag ich mal, auch natürlich mit mir so weiter die Beziehung führen. Ja, wenn er dich wirklich ganz groß liebt, finde ich, müsste er auch den Konflikt mit seinen Eltern eingehen. Das wäre nötig. Wie alt ist er? Er ist 27, wird jetzt im Juli 28. Also das wäre er dir schuldig. Und umgekehrt genauso, da müsstest du auch deinem Vater das zumuten. Die Liebe hat recht, nicht die Kultur, die Liebe hat recht. Aber ich denke mal so, manche Menschen sind so eingestellt, Domian, Verstand denkt anders, Herz anders. Das ist bei manchen Menschen wirklich so. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt 24 und langsam möchte ich mich auch an jemanden binden, klar, wo ich sage, ich möchte mich zur Ruhe setzen, weil ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, auch nicht mehr die Älteste. Ja, so aber alt bist du noch nicht. Es wird ja immer so Ehe und ganz schnell, das ist so bei uns. Ja. Und ich weiß, ich möchte jetzt auch keinen neuen kennenlernen oder drum und dran. Ich lasse mich zurzeit echt viel ablenken in dieser Also Woche. Du bist richtig traurig jetzt, ne? Auf jeden Fall, ich würde dich auch nicht anrufen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nee. Hat er dir das unter vier Augen gesagt oder hat er... Nein, am Telefon. Am Telefon. Fand ich ja total bereit. Das finde ich auch schlimm. Und dann hat er gesagt, also wir machen jetzt, es geht nicht und wir müssen das beenden und tschüss. Ja. Das war so spontan, das war das Schlimme. Du warst gar nicht darauf eingerichtet? Nein, ich war halt das gar nicht erwartet, weil Samstag haben wir uns getroffen gehabt. Wir hatten einen super schönen Tag, wir hatten sogar sehr guten Geschlechtsverkehr gehabt. Und am Ende, als er mich nach Hause gefahren hat, hat er gesagt, ja du, mir kommen viele Gedanken durch den Kopf, überleg mal ein bisschen über unsere Beziehung, dann reden wir morgen. Ich so, ja okay, hab mir nichts dabei gedacht. Und dann der Hammer. Genau. Mhm. Ich glaube, das hat er bestimmt länger im Kopf gehabt, aber das hat auch so... Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das ist echt hart. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Domian. Nichts. So hart das klingt. Er braucht die Zeit, ne? Ja, was denn? Nein, also, weißt du, du hast es gerade richtig formuliert. Wenn der dich wirklich liebt, dann wird er jetzt kapieren, was er da gemacht hat am Sonntag, was er angerichtet hat. Und er wird zurückkommen. Wenn er dich... Ich lieber nichts tun, ne? Ich wüsste nicht, was... Du hast ihm ja wahrscheinlich ganz klar signalisiert, dass du mit ihm zusammen sein möchtest. Ja. Hast du es? Habe ich, er weiß das. Ich habe meine Liebe gezeigt. Guck mal, das ist schon tolerant genug, dass ich dann für meine Familie sogar so... So, und da, jetzt ist er am Zug. Eigentlich, wenn er jetzt ein Karl wäre, müsste er vielleicht jetzt, nachdem man ein paar Tage drüber nachdenkt, müsste er sagen, ich mache das wieder rückgängig und ich gehe zurück zu Melissa. Genau. So bitter das für dich ist und so traurig, ich finde, dass du gar nichts machen solltest. Er muss kommen. Das ist sein Ding, sein Zug. Ich will auch genau. Ich finde es traurig, dass er so entschieden hat. Ich finde es richtig traurig, muss ich ja sagen. Auch, aber ich bin eine Frau, also ich habe mich jetzt nicht gemeldet. Ich gebe ihm die Zeit, er braucht die jetzt. Wenn ich ihn anrufe, dann... Das bringt gar nichts. Sag ich mal so, eben, das bringt nichts. Ja, ja. Melissa, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir viel Glück von Herzen. Dankeschön, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Thomas Wittig, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival, wieder mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.